So, einen schönen guten Tag. Wir setzen jetzt diese Diskussion um die Wachstumskrisen fort. Und wir haben jetzt die Gelegenheit, Erfahrungen zu sammeln, zu hören. Die erste halbe Stunde mit Gründerunternehmen mit ganz unterschiedlicher Größe, die also auch mit dem Wachstum ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben und auch ganz unterschiedliche Wachstumspfade haben. Es muss ja nicht immer Wachstum, was ich so ein bisschen unterstellt habe, in meinem Vortrag immer gleich mit Größenwachstum der Mitarbeiterzahl einhergehen, kann auf eine andere Weise wachsen. Das werden wir also ausloten. Eine Person ist leider abgängig, aber das muss uns jetzt nicht weiter bedrücken. Ich darf Ihnen mal ganz kurz vorstellen, die Personen, die auf dem Podium sind. Da ist zum einen Franziska, sie ist von der Firma Kuhlau und sie wird sich gleich noch ein bisschen genauer erzählen, verschiedenste Dinge rund um die Kokosnuss her, kann man so sagen. Nicht? Dann haben wir zwei Personen von der Firma Lebe Pur. Die werden also uns machen, also wie soll man sagen, Inhaltsstoffe für Smoothies, ein Produkt, das ich persönlich noch nie probiert habe, aber das ist ja sehr populär, ne, bei der Jugend. Und dann haben wir noch einen Vertreter der Firma My Müsli da, das ist ja Daniel, und ich hätte es nicht gedacht, meine Damen und Herren, dieses Unternehmen hat schon 500 Mitarbeiter, ist also rapide gewachsen. Die anderen Unternehmen, einige sind noch sehr klein, andere sind so in der Mitte drin. Ich glaube, es ist eine ideale Mischung. Wir machen das circa 30 Minuten erstmal hier mit Erfahrungsberichten und dann öffnen wir selbstverständlich das Podium hier, damit Sie entweder Ihre Erfahrungen selbst mit einbringen, Fragen stellen an die Leute, die hier sitzen. Jedenfalls wollen wir danach Informationsaustausch. Die Veranstaltung ist immer ein kritischer Dialog, ist nicht gewünscht, ist nicht, kann man danach machen. Hier geht es wesentlich um Informationsaustausch. Nicht? Also, wenn Sie natürlich auch Kritik äußern wollen, ich will Sie nicht daran hindern, aber das Ziel der Veranstaltung ist eben mehr ein Informationsaustausch. So viel also zur Einstimmung, und dann würde ich sagen, machen wir diesmal nicht nach dem Motto Ladies first, sondern wir fangen zunächst einmal mit der relativ, was die Mitarbeiterzahl anbelangt, Kleinfirma an, gehen dann in die Mitte hinein und dann zur schon relativ großen Firma, damit wir eine entsprechende Steigerung hier haben. Insofern darf ich also Sie beide bitten, zu starten mit Lebe Pur. Ungefähr 5 Minuten, nicht so lange, bitteschön. Ne? Erstmal nochmal Hallo und guten Morgen an alle. Es ist ja noch relativ früh. ich bin der Stefan, einer der Gründer von Lebe Pur, und sitze hier zusammen mit Thomas, ebenfalls Gründer. Wir sind ein Unternehmen, was noch relativ jung ist. Wir sind seit 2 Jahren erst so wirklich aktiv am Markt. Insofern kann man sagen, noch relativ frisch. Wir haben dennoch viele Erfahrungen gesammelt, ja, von denen man sicherlich auch hier heute noch ein bisschen berichten kann. Worum geht es bei uns grundsätzlich? Hat Herr Schralk es ja schon angedeutet, um Zutaten für Smoothies, für grüne Smoothies, bei vielen auch inzwischen besser bekannt als Superfoods. Das ist ein sehr bekanntes Thema, also, und wird auch immer größer werden, unserer Ansicht nach. Wir sind ein Unternehmen, was eigentlich ganz im Sinne von Professor Faltin gegründet wurde. Also wir arbeiten mit Komponenten in fast allen Bereichen unseres Unternehmens zusammen. Das heißt, wir haben verlässliche Partner, die für uns viele Aufgaben übernehmen. Allerdings gibt es auch natürlich sensible, kritische Bereiche, die wir bei uns im Unternehmen halten, die wir nicht an Partner abgeben. Also da können wir später gerne auch nochmal zu kommen. Vielleicht zu uns, zum Unternehmen und zum Wachstum, was wir in den letzten 2 Jahren so erlebt haben. Es ist so, dass wir wirklich tatsächlich selbst finanziert sind. Also wir haben eigentlich nie mehr als unser Stammkapital benötigt, um diese Firma aufzubauen. Haben keinen Investor im Unternehmen, haben auch keine Kredite oder Ähnliches. Das heißt, wir haben in den letzten 2 Jahren ein sehr, aus unserer Sicht, organisches Wachstum vollzogen. Merken allerdings jetzt, und da vielleicht insofern sitzen wir hier auch ganz passend, ob das Wort Krise gerechtfertigt ist, weiß ich nicht, aber merken wir halt, dass es irgendwo Limitierungen gibt, weil in dem Augenblick, in dem wir Kunden größer werden, sind wir in einem Unternehmen halt, erfordert halt auch immer größere Produktionskapazitäten, Warenlager etc. aufzubauen, was uns natürlich auch vor finanzielle Herausforderungen stellt. Und das ist etwas, was uns momentan beschäftigt, wo, sofern hier auch andere Gründer sitzen halt, die sich mit der Problematik befassen, halt durchaus auch gerne Gedanken austauschen können und für Fragen zur Verfügung stehen. Ja, ja, so viel erstmal fürs Erste. Ja, also es ist natürlich kann man Pläne machen, ja, aber letztlich entsteht jede Entscheidung unter Unsicherheit oder muss jede Aktion unter Unsicherheit getroffen werden. Und es ist so, dass wir Prognosen haben fürs nächste Jahr, aber die sind für uns momentan sehr, sehr schwer abschätzbar. Ja, also sowohl was die Produktion von Ware angeht, als auch tatsächlich der finanzielle Bedarf. Weil das wirklich Sprünge sind. Wir haben in den letzten 2 Jahren ja ein Umsatzwachstum von mehreren 100% erlebt. Und es ist halt nicht so, dass man das mal eben so von heute auf morgen stemmen kann. Ja, wenn da jetzt ein neuer großer Kunde dazukommt, dann erfordert das halt einfach sehr viel Kapital. Wir werden jetzt, darüber kann ich noch nicht hundertprozentig reden, aber ab nächster Woche in einer sehr großen Kette in Deutschland verfügbar sein. Und das ist so ein Punkt gewesen, wo wir jetzt sagen, okay, da müssen wir schauen, wie wir das Ganze wirklich stemmen können, um nicht am Ende an diesem Wachstum tatsächlich auch zu scheitern. Ja. Hier links haben wir. Ja. Nein, es sind im Grunde getrocknete Pflanzen, die aus den verschiedensten Bereichen dieser Welt kommen können, wobei wir uns allerdings sehr stark auf Deutschland fokussieren. Dazu gehören tatsächlich Gemüse, die jeder von uns kennt, Spinat, Brokkoli, Grünkohl, Mangold sind solche Dinge. Es gibt aber auch Sorten aus entfernteren Regionen dieser Welt. Dazu gehört zum Beispiel ein Matcha-Tee oder eine Maca-Wurzel. Das ist sehr breit gefächert. Diese Sachen werden getrocknet, vermahlen und dann eben entsprechend abgefüllt und stehen dem Konsumenten halt zu Hause in der Küche immer griffbereit zur Verfügung, um sie eben als Zutat für seine Smoothies, Shakes, Müslis, was auch immer zu verwenden. Ja. Ja, hallo erstmal und ich freue mich, heute hier sein zu dürfen im Namen von Kulau. Ich vertrete die Geschäftsführung, die Josephine Staats, die Kulau vor einigen Jahren, 2008, gegründet hat. Und zwar geht es hauptsächlich um Kokosnussprodukte. Das erste Produkt war ein Kokoswasser, wo sie gesagt hat, es gibt hier in Deutschland, auf dem deutschen Markt, findet man gar kein Kokoswasser. Mittlerweile gibt es mehrere, gerade im Biobereich, wo wir eben auch stationiert sind. Wir haben mittlerweile aber auch mehrere Kokosnussprodukte, also Kokosöl, Kokosmehl, Kokosblütenzucker und sind ja vor allen Dingen in den letzten 15, 16 Monaten auch mit den verschiedenen Ernährungstrends, vegan, Paleo, sehr stark gewachsen, von ungefähr 3 Mitarbeitern auf mittlerweile 14, wenn wir Teilzeitkräfte, Werkstudenten und auch Praktikanten mit einberechnen, haben auch schon den ein oder anderen Büroumzug damit natürlich hinter uns gebracht. Und unsere Umsätze haben sich im Grunde genommen vom Jahr zu Jahr verdoppelt. Was ich hier gerne vorstellen möchte, bevor wir dann in die Diskussion gehen, sind eigentlich, ich habe mir auch einen kleinen Spicker gemacht, da muss ich jetzt mal drauf gucken. Unsere wichtigsten Schritte und auch Erfahrungen, die wir gemacht haben mit dem Wachstum wirklich in den letzten 15 Monaten, kann man wirklich sagen. Und das Erste, was uns wirklich geholfen hat, war Aufgabenverteilung. Also eine ganz einfache Excel-Tabelle, wo drin steht, wofür jeder sozusagen zuständig ist. Das können eher größere Bereiche sein, wie zum Beispiel XY ist für Messe zuständig. Aber auch kleinere Aufteilungen wie die Person ist genauso für die Erstellung von Barcodes, zum Beispiel für neue Produkte, zuständig, weil das Sachen sind, die irgendwie geklärt werden müssen, weil es sonst zu Schwierigkeiten kommt. Deswegen war das wirklich der erste Schritt hin, bei uns Ordnung zu schaffen. Aber auch genauso, also diese Aufgabenverteilung, was damit einhergeht, sind aber auch Prozesse, also dass wir ganz klar dokumentieren, nicht nur zu einem Importprozess, also weil wir unsere Produkte selbst aus Asien importieren, sondern auch zu Abläufen von Messen oder von ganz einfachen Sachen sozusagen, das zu dokumentieren, welches sind da die Schritte, wer ist da Ansprechpartner und so weiter. Das dient natürlich in so einem schnell wachsenden Unternehmen, wenn man sich vorstellen kann, dass innerhalb von einem Jahr eigentlich 10 neue Menschen dazukommen, dem Wissenstransfer, was ganz wichtig ist. Was für uns ein wichtiger Schritt auch war, war die Einführung von einem CRM-System. Also wir haben vorher, jeder hat eigentlich mit dem E-Mail-System gearbeitet, was ihnen am besten lag. Die einen haben es auf ihr Gmail-Konto umgeleitet, die anderen haben irgendwie über 1&1. Und wir haben jetzt wirklich ein System, wo wir alle drin arbeiten, wo wir alle auch wieder auf die verschiedenen Kalender zurückgreifen können, wo wir uns Aufgaben zuteilen können. Also das hat uns auch nochmal sehr geholfen, da zu strukturieren als wichtige Schritte sozusagen im Wachstum. Was aber auch ganz wichtig ist, was wir so seit 3-4 Monaten dazugelernt haben, ist die Einarbeitung wirklich von Mitarbeitern. Also man neigt ja dazu, man rekrutiert neue Mitarbeiter, weil man selber einfach nicht mehr die Arbeit schafft. Und es ist dann eher immer so, dass man sagt, ja hier, mach mal das, mach mal dieses, ne, wozu man selber nicht kommt. Was natürlich auch total okay ist, aber wir haben jetzt angefangen, wirklich so eine Art Ausbildungsplan aufzustellen. Also was soll derjenige nach einem halben Jahr wirklich für Aufgaben, Kompetenzen innehaben? Also was soll der, oder nach 3 Monaten gelernt, nach 3 Monaten soll der selbstständig eben den ersten Importprozess zum Beispiel können? Und damit formuliert man natürlich auch Maßnahmen, wie muss ich diese Person unterstützen, damit sie das auch in 3 Monaten kann? Also das ist jetzt nochmal ein ganz, ganz wichtiger Schritt für uns, diese Art Ausbildungsplan einfach zu machen. Dann haben wir aber auch sowas wie ein Welcome-Package, wo nochmal gesammelt Informationen drinstehen, wo wir aber auch Regeln der Zusammenarbeit haben, also ganz banale Sachen drin geregelt sind, wie was ist, wenn ich krank bin, bei wem melde ich mich, wer kriegt meine Krankschreibung und so. Also es hört sich sehr banal an, aber das sind Sachen, wenn man so wächst, sowas geht irgendwie unter, wenn es nicht dokumentiert ist und wenn die Leute auch nicht wissen, was sie da machen sollen. Als noch Erkenntnisse in dem Wachstumsprozess ist wirklich wichtig gewesen, zu sagen, okay, wir müssen uns vielleicht auch von Teammitgliedern, die nicht unbedingt teamfähig sind, trennen, die am Anfang, wenn man zu dritt war, total super sind, weil sie eine totale Hands-on-Mentalität haben, aber dann einfach totale Unruhe reinbringen, Aufgaben nicht abgeben wollen, also die sich einfach komplett versperren, sich auch von solchen Leuten zu trennen. Das war, also die Erkenntnis war natürlich irgendwo auch ein bisschen schmerzhaft, weil die Leute ja viel mit aufbauen, aber das war auch sehr wichtig, dass man natürlich am Anfang auch wirklich Leute hat, die passen, also die auch ein Stück weit bereit sind, irgendwie die irgendwie auch das Bedürfnis haben, sich halt zu verbessern, also die nicht irgendwie also man braucht natürlich auch Leute, die sehr stetig sind, die ihre Aufgaben von 8 bis 5 machen, aber die bereit sind sozusagen da auch, sich immer weiter zu, einfach dieser Drang auch nach Verbesserung zu haben. Und dass man aber auch die Erkenntnis hat, dass man den Führungsstil halt anpassen muss. Also dass nicht alle an einer langen Leine laufen können, so wie das bei der Mehrheit des Teams gut funktioniert, sondern dass man halt 1, 2 hat, die einfach, ich sag mal, ja, mehr Betreuung oder mehr Führung brauchen. Gut, dann gebe ich jetzt weiter an Mai Müsli. Und wie gesagt, hier haben wir jetzt schon fast ein Großunternehmen für die Gründerszene mit 500 Mitarbeitern. Ich darf Daniel war richtig, ne? Genau. Daniel von Mai Müsli, hi. Ganz kurz vielleicht Handzeichen, wer kennt denn Mai Müsli in die Runde? Oh, super. Ja, okay. Gut, das ist schön zu sehen. Dann muss ich wahrscheinlich nicht so sehr ins Detail gehen, was wir eigentlich machen. Das dürften die meisten dann auch wissen. Bin jetzt hier in der Runde dann auch mit Mai Müsli das Urgestein. Manch einer wird wahrscheinlich da auch schon sagen, wir dürften uns gar nicht mehr als Startup bezeichnen, weil wir einfach schon wirklich lange, lange am Markt sind. Wir sind jetzt 8,5 Jahre, gibt es Mai Müsli schon. Warum ist es uns wichtig, immer noch Startup sein zu dürfen, sage ich jetzt mal, ist einfach, dass es für uns die Startup-Kultur wollen wir so lange wie möglich im Unternehmen erhalten. Die ganzen Regeln, Probleme und Ähnliches, die jetzt hier beschrieben wurden, gelten für uns immer noch ganz genauso. Es ist nicht so, dass man dann irgendwann mal auf einmal merkt, okay, ich bin Mittelständler, jetzt gilt irgendwie, ist alles anders. Ich würde jetzt ganz kurz, doch noch ganz kurz die Geschichte, weil es ja um Wachstum geht und was, genau. Was für Wachstumsschritte wir eigentlich gemacht haben in den acht Jahren, würde ich das ganz kurz mal abreißen. Und sind Sie Mitgründer? Nein, ich bin nicht Mitgründer. Ich sage ganz gleich dazu, wie ich dazugekommen bin. Und zwar, also los ging es ja 2007 im April, dass mein Müsli online ging. Damals noch ein reines Online-Produkt, also die kuriose Idee, sich das Müsli online selbst zusammenzustellen. Und wir schicken es dann nach Hause. Aus 80 Bio-Zutaten kann man sein Müsli zusammenstellen, einen eigenen Namen geben und dann das Müsli nach Hause geschickt bekommen. So ging die Idee 2007 an den Start und kam auch sehr gut an. Zu der Zeit waren Blogs und noch ein bisschen stärker als die es jetzt sind. Vielleicht Blogs kommen vielleicht so ein bisschen in die zweite Phase jetzt mit dem ganzen Thema Influencer-Marketing. Aber grundsätzlich war es damals so, dass einfach diese Idee, dieses kuriose Ding aus dem Netz eine ziemliche PR-Welle bekommen hat und wir waren dann relativ schnell auch ausverkauft, hatten zwei Berichte auf Galileo, die uns da bestimmt auch einiges an Bekanntheit gebracht haben. Und so ist die ganze Geschichte eigentlich losgetreten worden. 2008 sind wir dann in das erste neue Land gegangen mit der Schweiz. Also Österreich jetzt passierte schon davor, aber Deutschland und Österreich bedienen wir eigentlich gleichermaßen. Und dann, nächster großer Schritt, kann man vielleicht sagen, 2009, dass wir den ersten kleinen MyMüsli-Laden eröffnet haben. Das war schon relativ früh, 2009. Wir haben den Laden in Passau. Passau ist einer. Ausgerechnet. Ja, ausgerechnet in Passau. Wir haben lange recherchiert. Nee Quatsch. Das ist der versteckteste Ort in der Republik. Ja, ganz unten. Ein Juwel für Ladenstandorte. Nein, Quatsch. Der Grund war schlicht und einfach, dass wir einen schönen Laden zum Frühstücken haben wollten. Und wir ja unseren Bürostandort in Passau hatten. Ach so, in Passau. Genau. Doch den Berliner Unternehmen, nein. Ja, nein, kein Berliner Unternehmen. Wir sind ein bayerisches oder bayerisch gestartetes Unternehmen, genau. So, 2009, wir sind in 2009 und da kam ich zu meinem Müsli dazu als Praktikant damals noch. Das heißt, ich habe jetzt gut 6,5 Jahre der Geschichte mitgemacht. Also nochmal ganz kurz, was 2009 war so der Stand, dass wir wir hatten zu dem Zeitpunkt auch schon circa 60 Mitarbeiter. Oh. Und wir ist ja haben rapide gewachsen, in 2 Jahren auf 60 Leute, ne? Ja, genau. Also wir haben natürlich, dadurch, dass wir alles selbst produzieren, viele der Mitarbeiter sind dann tatsächlich, da entfallen da auch auf die Manufaktur und auch wir zählen quasi alle Kräfte mit, also auch Teilzeitkräfte, Werkstudenten und ähnliches, Praktikanten. Aber zu der Zeit wurde noch jedes Müsli wirklich von Hand gemixt. Und wir haben auch die meiste Ware wirklich über den Online-Kanal verkauft. Ja, nächste Stationen, 2010 sind wir in den Niederlande expandiert, 2011 dann auch ein ganz, ganz großer Schritt und der ist bestimmt auch ein Anknüpfungspunkt vielleicht in der Diskussion. Wir haben 2011 alle individuell gemixten Müslis werden seit 2011 über eine Eigenentwicklung einer vollautomatischen Müsli-Mixmaschine gemixt. Mm. Das heißt, wir haben unsere Produktion auf eine Automatisierung umgestellt, auch eine extrem spannende Zeit. Auch natürlich mit verbunden mit einem Umzug der Manufaktur, weil das mit der Größe natürlich auch ein Problem war. Es ist so, dass nur die individuellen Müslis werden über diese Maschine abgefüllt und der andere Teil ist dann immer noch sehr viel Handarbeit. Ansonsten 2013 vielleicht noch ein ganz erfreuliches Ereignis, dass wir den Deutschen Gründerpreis erhalten haben in der Kategorie Aufsteiger. So, 2015, ich springe ein bisschen rum, einfach damit es schneller geht. Was ist jetzt eigentlich seit 2009 bis 2015 in den Jahren, wo ich jetzt dabei bin, passiert? Wir sind von 50 auf jetzt mehr als 500 Mitarbeiter gewachsen. Wir sind jetzt in über 2000 Supermärkten erhältlich. Wir betreiben 2 Manufakturen, eine in Passau und eine in der Schweiz. Wir sind in 5 Ländern erhältlich, in Deutschland, Österreich, Niederlande und UK und der Schweiz. Wir sind noch immer 100% bio und so regional wie möglich und wir setzen natürlich keine künstlichen Aromen und Farbstoffe zu, auch nicht verändert in dem Sinn.